Hörübung zu Kapitel 3, Abschnitt B. Thema: Veranstaltungen der Stiftung Haus der Geschichte. Die Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn fördert und organisiert Veranstaltungen wie Ausstellungen oder Diskussionsrunden zu Themen der deutschen Geschichte. Heute möchten wir Sie gerne auf 5 Veranstaltungen aufmerksam machen, die in diesem Jahr stattfinden, und alle Zuhörerinnen und Zuhörer herzlich dazu einladen. Unter dem Titel »Wie zusammenwächst, was zusammengehört« diskutieren Politiker und Experten am 9. Oktober über die Entwicklungen nach der Wende. Thema der Diskussion ist die Rolle der Ostdeutschen im wiedervereinigten Deutschland. Die untergegangene DDR hat Konjunktur. Sie feiert Erfolge in Filmen, Büchern und Fernsehshows. Viele ehemalige DDR-Bürger schwelgen in Erinnerungen an frühere Zeiten. Im Westen der Bundesrepublik ist die Ostalgiewelle, die den sozialistischen Alltag der DDR zur Schau stellt, zu einer neuen Lifestyle-Welle geworden. Doch haben die neuen Bundesländer wirklich nur Unterhaltungswert? Haben sie keinen wichtigeren Beitrag zur deutschen Gegenwart zu leisten? Seit 1989 sind die Ostdeutschen mit tiefgreifenden Veränderungen konfrontiert. Wie gehen sie damit um? Wie lösen Sie die Probleme, die die aktuelle Wirtschaftslage in Deutschland mit sich bringt? In welchem Maße nehmen die Ostdeutschen an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen teil? Wie sind sie in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft vertreten? Diesen Fragen geht die diesjährige Veranstaltung am 9. Oktober nach, die im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig stattfindet. Unter der Leitung von Sergei Lochthofen, Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen, diskutieren Olaf Georg Klein, Bernd Lutz Lange, Professor Meinhard Miegel und Werner Schulz.